Deutschlandfunk, Lesezeit. Guten Abend, am Mikrofon begrüßt Sie Hajo Steinert. Heute eine weitere Folge unserer Reihe Las im Deutschlandfunk, Höhepunkte aus unserem literarischen Archiv. Heute im Programm Stefan Andres. Stefan Andres wurde 1906 als neuntes Kind eines Müllers bei Trier geboren. Entgegen der Pläne seines Vaters verließ er, der Priester werden sollte, das Kloster nach dem Noviziat, studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Köln, Jena und Berlin. Er unternahm Reisen nach Griechenland, Frankreich, nach Italien. Schon in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg hatte Stefan Andres seine ersten schriftstellerischen Erfolge. Seine Bücher fielen zum Teil der nationalsozialistischen Zensur zum Opfer. Er selbst wurde aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. 1937 verließ Stefan Andres Deutschland, um nach Italien zu gehen. 1949 kam er zurück nach Deutschland. Es erschien sein Roman »Die Hochzeit der Feinde«. Darin erzählt er die Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen einem deutschen Mädchen und einem französischen Offizier. Die Erfahrung der Emigration machte Stefan Andres wiederholt zum Thema seiner Prosa. Zu seinen letzten Titeln gehört auch der Roman »Taubenturm«. Am 14. Juni 1966, wenige Wochen vor seiner Veröffentlichung, las der Autor im Deutschlandfunk daraus vor. Stefan Andres starb am 29. Juni 1970 in Rom. Als Stefan Andres am 14. Juni 1966 in den Deutschlandfunk kam, um vorzulesen aus dem Taubenturm, da gab er selbst eine Einführung in sein Werk. Stefan Andres. Aus meinem Roman »Der Taubenturm« lese ich Ihnen das Kapitel »Vier Särge«. Zum Verständnis des Zusammenhangs muss ich Folgendes vorausschicken. Der Roman spielt in Süditalien im Herbst des Jahres 1943. Eine deutsche Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder, erleben den Krieg auf eine besondere Weise. Der Vater musste sich bis zum Abzug der deutschen Truppen verbergen. Der Onkel Willi, von dem Felici das erzählt, ist der Bruder der Mutter. Er kam, um seine Schwester und die Kinder vor der herannahenden Front in Sicherheit zu bringen, konnte aber dann durch besondere Umstände nicht mehr zu seinem Truppenteil zurück. Vier andere deutsche Soldaten stürzen von einer Brücke. Ihr Schicksal und ihre vier Särge erfüllen dieses Kapitel. Einer von diesen vier Verunglückten ist der Oberleutnant Meyer. Er hat die Hausdurchsuchung im Taubenturm geleitet und hat es so gescheit getan, dass er Felicitas Vater nicht fand. So wurde er zum Freund der Familie. Alle Geschehnisse werden nicht aus der Sicht der Erwachsenen, sondern der Kinder gesehen. Das Mädchen Felicitas ist 10 Jahre, der Junge Urbs 5 Jahre alt. Ich lese. Die vier Särge. Seit der Vater nicht mehr in die Zisterne fliehen musste, gab es aufs Neue jeden Morgen 2 bis 3 Stunden Unterricht. Dafür durften aber auch Marco und die anderen Kinder nachmittags wieder zum Spielen kommen. Trotz den strengen Vormittagen über den Büchern kam Felicitas dieser neue Zustand doch viel angenehmer vor. Auch dass Onkel Willi nach Bari gereist war, wo alle seine Maschinen auf ihn warteten, war viel besser so. In Bari war das Grab des heiligen Nikolaus, der ja ein Vater der Armen war und sich Tag und Nacht um verlassene Kinder gekümmert hatte. Nun hatten die Alleirten ein großes Dorf bei Bari gegründet, so ein Soldatendorf. Und da machte Onkel Willi den Bürgermeister. Felicitas erzählte ihren Spielgefährten oft von Onkel Willi. Mit seinen Maschinen baute er über und unter der Erde Straßen. Die über der Erde waren für die Allearten, breite Straßen, auf denen die Flugzeuge ein Stück fuhren, um dann in den Himmel aufzusteigen. Die unter der Erde aber baute er für den heiligen Nikolaus. Diese Straßen führten zu großen Gewölben, in denen Lebensmittel für die Armen aufgespeichert lagen. Gute Sachen. Und sie erzählte, wenn sie ihre kleinen Zuhörer vor die unterirdischen Gewölbe geführt hatte, ausführlich auf, was darin gespeichert lag. Vor allem Mehl für das Brot, das nun auch bald vom heiligen Nikolaus bis nach Salerno gebracht wird, wenn erst die Deutschen weg sind. Und Öl lag da und Wein und Würste und Milch in Büchsen und Zucker, ganze Fässer voll Zucker und Bonbons. Auch Kleider, sogar Unterhöschen. Der heilige Nikolaus denkt an alles. Und Onkel Willi geht ihm zur Hand. Der kann alles reparieren, was in den Gewölben kaputt geht. Und er baut nicht nur Straßen, sondern auch Kochkisten, aber ganz große, so groß wie Schiffe. Und die schenkt er den alle Arten, dass sie mit diesen Kochschiffen überall Essen hinbringen. Ja, überall hin, wo der Krieg die Häuser zerstört hat oder wo die Bürgermeister auf dem schwarzen Markt das Mehl hin und her schieben, bis es ganz schwarz ist und man es gar nicht mehr essen kann. Dieser Gottesmörder. Aber unser Onkel Willi ist ein guter Mann. Der bittet den Heiligen Nikolaus für uns und eines Tages, passt nur auf, dann kommt er und bringt jedem so eine Tasche voll Sachen. Ich hab noch so eine Tasche. Wollt ihr sie sehen? Sie zeigte die Tasche. Alle befühlten sie. Marco aber sagte, er kenne einen Jungen, der habe genauso eine Tasche. Eine Zwillingstasche, sagte er. Das nun konnte Felici das nicht glauben. Onkel Meyers Tasche dürfte es nur einmal geben. Noch am gleichen Nachmittag spazierte sie zwischen Urban und Marco auf dem oberen Buchtweg zu dem Haus, in dem es angeblich eine solche Tasche wie die ihre gab. Ihr Gewissen befand sich in gutem Zustand, denn sie war im Auftrag der Eltern unterwegs. Oben, neben der Bar, gab es einen Mann, der von den abziehenden Deutschen Sauerkrautbüchsen erworben hatte, die ihm kein Italiener abkaufen wollte, weil die Büchsen, kaum dass sie geöffnet wurden, einen schönen Gestank verbreiteten. Einen Gestank, um ein Heer in die Flucht zu schlagen, versicherte Marco. Aber Felicitas bürdete ihm die geschlossene 5-Kilo-Büchse auf den Arm, teilte dem Verkäufer mit, dass ihr Vater sie bezahlen komme, und zu Marco sagte sie, Sauerkraut, das stammt aus Rucke di Guckland. Was von dort kommt, ist alles gut. Und jetzt zeig mir die Tasche. Vor dem Haus des Kutschers Baldassare blieben sie stehen. Marco rief den Namen seines Freundes Pietro in den offenen, leeren Stall hinein und dann in die kleine Scheune hinauf, die sich über Balken und Brettern halb über dem Stall aufbaute. Zwischen zwei Heuballen im Gebälk bemerkte Felicitas ein junges Gesicht. Es spähte herab und verschwand wieder. Felicitas hatte zuerst die Augen an das dämmerige Licht gewöhnen müssen, dann zeigte ihr Pietro die Tasche. Sie musste Marco, mit dem allein sie zunächst nun sprach, zugeben, dass sie wirklich der ihren sehr ähnlich sei. Ja, doch, sehr. Aber dann riss Pietro, der sicher schon 13 Jahre alt war, mit einer herablassenden Miene, die Felicitas ärgerte, einen Arm voll Heu weg, hob eine Pferdedecke in die Höhe und da standen 3 Kisten. Sie begriff zuerst nicht, warum dem Jungen plötzlich die Stimme verging. Wirklich, sie flüsterte nur noch. Pietro griff in die kleinste Kiste und hielt ihr ein schwarzes, eckiges und metallisch glänzendes Ding vor die Augen. Un ricevitore, verstand sie und nickte. Diese Burschen durften nicht merken, dass sie solch ein Ding noch nie gesehen hatte. Darauf zeigte Pietro etwas wie eine große Haarspange, an deren Enden 2 glatte, harte, schwarze, runde Dinger, wie Schuhwichsdöschen, befestigt waren. Pietro setzte ihr die Haarspange quer über den Kopf und die Wichsdöschen genau auf die Ohren. Er flüsterte dabei, als knieten sie in der Kirche. Una cuffia. Marco wiederholte leise, hast du gehört? Und echt deutsch, alles aus dem deutschen Wagen. Felicitas fragte nicht aus welchem. Sie wusste, wenn sie fragte, galt sie als unwissend. Sie nickte also wieder, ja, meine Tasche stammt ja auch aus den deutschen Wagen. Aber hier, sagte Pietro und zog aus seinem Wollstrumpf einen Umschlag heraus und aus dem zog er eine noch einmal in Papier eingewickelte Armbanduhr. Gold, flüsterte Marco. Felicitas betrachtete die Uhr genau, vor allem die Rückseite. Da stand etwas eingeritzt in schönen lateinischen Lettern und es war sogar Latein. Ultima in mortis hora filium pro nobis ora. Sie verstand es. In der letzten, der Stunde des Todes, den Sohn für uns bitte. Aber was heißt das, den Sohn? Sie starrte auf die Uhr. Da deckte sich Pietros Hand über die ihre. Sie sah Krallen, dachte, aus dem Ave Maria, nunc et in hora mortis, Doch, das muss dasselbe sein. Derselbe Sohn. Und alles aus demselben Wagen, aus dem deutschen Wagen. Un quadro determinato, hörte sie Pietro sagen, so ähnlich. Er hielt ihr eine Art von Kreuz hin, um dessen äußere vier Punkte Drähte liefen, nebeneinander. Die vier Punkte trugen, um all die Drähte zu halten, Gabeln mit vielen kurzen Zinken. Damit kann man die Stimmen aus der ganzen Welt auffangen, sagte Marco. Und Santa Maria Mater Dei... Nein, die Worte waren anders. Ich muss Pietro bitten, mir noch einmal... Gut erhaltene Reifen, aber die Batterien... Es Vater erzählen, weil Pietro ja wirklich dieselbe Tasche hat. Aber ich krieg von Matteo den einen Anzug geschenkt. Der passt mir beinahe. Bei den Deutschen gibt's ja auch kleine. Nunget in hora mortis... Aber so hieß es nicht. Für den Fotoapparat ein paar Schuhe bekommen. Er muss nur seine Mutter bitten. Die spricht mit ihrem Mann und der Maresciallo macht, was die Alte will. Marco lachte. Felicitas fühlte eine jähe Wut auf Marco. »Warum lachst du so blöd?« rief sie. Dann wandte sie sich Pietro zu, aber sofort wieder sehr freundlich. »Kannst du mir noch mal die Uhr zeigen?« »Warum?« fragte er. Sie sah, wie er die Oberlippe hob und seine Zähne zeigte. »Weißt du auch, wem man die Uhr abgenommen hat?« Pietro spuckte den Halm aus dem Mund. Er zeigte seine auseinanderstehenden langen Zähne. Er war ein starker und wirklich kluger Junge, dachte Felicitas, aber seine Zähne, sein Mund und seine Hände sind hässlich. »Es war der Offizier«, sagte Pietro. »Er hing in einem Baum. Ich dachte schon, der schläft. Da sehe ich die Uhr.« »Sie läuft auf 100 Rubinen«, sagte Carlo. »Der wollte sie haben, aber ich hatte sie schon in der Tasche. Dafür kriegt er den Fotoapparat.« Felicitas senkte den Kopf und schloss die Augen. Als sie auf dem Balkon standen, vor dem Stall, als er sagte, »Hängematten aus Licht.« »Aber jetzt musst du mir auch sagen, was hinten auf der Uhr steht.« Pietro betrachtete die Schrift. Er kratzte mit dem Fingernagel darüber. »Hier, für das Zeigen.« Felicitas griff in die Tasche, nahm einige Bonbons heraus. Sie zählte sie nicht. Sie hielt einfach die Hand in die Luft. Pietro nahm die Bonbons. Sie wandte sich zur Leiter und stieg schnell hinab. »Warum weinst du denn, Fizzi?« Urban blickte sie erschrocken an, als sie vor der Stalltür auf ihn zutrat. »Komm, komm«, keuchte sie und zog ihn mit sich fort. Sie hatte Marco und die Büchse mit dem Sauerkraut vergessen. Marco schleppte sich mit der Büchse und rief mehrmals, aber sie wandte sich nicht um. Als sie erwachte, fiel ihr erster Blick auf den Vater. Sie lag auf seinem Bett, er hielt ihre Hand in der seinen. »Brav«, hörte sie ihn sagen, und er beugte sich über sie. »Du hast 4 Stunden geschlafen. 10 Uhr.« »Schon dunkel. Wie geht's dir?« »Ich muss nämlich zum Totengräber das Sauerkraut abholen.« »Ob du mich begleitest?« »Aber zieh dir einen Mantel über«, hörte sie den Vater sagen. »Es wird abends schon ein bisschen kühl. Weißt du, ich freue mich auf das Sauerkraut. Eine Zwiebel ist auch schon da und ein bisschen Öl. Aber für heute Abend geht es nicht mehr. Sauerkraut braucht wie alles Gute seine Zeit. Da essen wir heute Abend noch etwas aus den Büchsen von unserem...« »Das war's, von unserem.« Der Vater, der vor ihr in der Dunkelheit des Esszimmers stand, hatte, während er das sagte, seinen üblichen Scherzgriff getan, mit dem er ihr in den Mantel half. Er benutzte dabei den roten Mantel wie ein Netz und hob sie ein wenig in die Höhe. »Dunkel hier«, rief er plötzlich, »Schalter und kein Strom, Petroleum und kein Zylinder und die Kerzen halb aus Wasser.« Das waren die Worte. Seine Stimme aber legte es ihr bloß, dass er eigentlich hatte sagen wollen, »Wir essen aus den Büchsen unseres Dr. Meier.« Der Drache hatte es einen Augenblick übersehen, dass dieser gute Mensch tot war. Und eigentlich hatte man es ja auch, als man so tief schlief, vergessen, und beim Aufwachen war es ihr nicht sofort eingefallen. Unter dem Zitronenspalier im Garten war es ziemlich dunkel. »Herumstreuner«, stieß Felicitas hervor, bückte sich, hob Kallimachos vom Boden auf, öffnete noch einmal die Haustür und warf ihn ins Esszimmer hinein. »Tust du gut daran?« Vaters Stimme klang besorgt. Und als sie schon die Treppe hinaufgegangen und das Gartentor sorgfältig geschlossen hatten, fuhr er fort: Die Tiere, die mit den Menschen zusammenleben, werden oft leichtsinnig. Richtig wie Kinder. Sie sehen nicht mehr die Gefahr und trauen jedermann. Diese Worte machten ihr wieder Angst, und sie fragte, was sie denn tun solle. Sie könne es doch Kallimachus nicht erklären, wie gefährlich manche Menschen für ihn seien. Ja, dass sie ihn fressen wollten. Bei diesem schrecklichen Wort sah sie plötzlich Pietros stachelige Zähne. Ja, der brächte das fertig, dachte sie. Und sie sah eine große schwarze Pfanne und etwas darin. Sie schüttelte heftig den Kopf, schöpfte tief Atem und ließ ihren Blick durch den mit Wolken verhangenen Himmel schweifen. Warum? Und sie ließ das Fragewort ein wenig vorausgehen. Essen denn die Menschen Tiere? Der Vater machte im Hals. Sie gingen zwei Schritte weiter. Die Menschen fressen sogar Menschen, begann er leise. Ein Löwe zerreißt keinen Löwen, ein Elefant zertrampelt keinen Elefanten. Nur das Schwein, das der Mensch im Kober hält, das frisst gelegentlich seinesgleichen auf, sogar seine Jungen, ja, das Schwein. Auch Schlangen. Und der Mensch, der auch. Der gehört ebenfalls zu den Allesfressern. Aber tun wir dem Schwein und den Schlangen nicht Unrecht. Eigentlich ist er allein der Mensch, das Wesen, das alles ohne Unterschied mordet, verschlingt, vernichtet, sogar seinesgleichen, sogar Kinder, und zwar in großen Massen, Millionen Kinder, und, das ist das Unbegreifliche, ganz ohne sinnvollen Grund. Hör nur diese Flugzeuge. Immerzu unterwegs mit ihren Bomben in die Städte hinein. Man hätte um die Städte, in denen Kinder mit ihren Müttern und Großmüttern leben, leicht einen Schutzring aus Rotkreuzlampen ziehen können. Man könnte auch wirkliche Weihnachtsbäume des Friedens über solchen Städten aufhängen, und die Bombenmänner hätten gesagt, Vorsicht, da unten schlafen Kinder. Aber das hat man nicht getan. Im Gegenteil, man wirft mit Absicht Bomben in die Kinderbetten, um den Feind durch den Anblick der ermordeten Kinder schneller in die Knie zu zwingen. Alle machen das, alle Christen, alle Heiden. Und die Herren, die das befehlen, sind hübsch gekleidete, glatt rasierte Männer, die jeden Tag Kölsch Wasser brauchen. Und wenn man mit ihnen spricht, muss man stramm stehen oder sich verbeugen. Niemand sagt ihnen je, dass sie tiefer stehen als die Schweine, die ihre Schweinchen auffressen. In den Büchern der Geschichte steht später ihr Name, Name aus allen Sprachen der Welt. Und ein jeder von ihnen hat tausendmal mehr Kinder ermordet als der König Herodes. Meinst du? Ach ja, Fitzi, du hast recht. Ein Mensch, der über den Menschen weint, hat allen Grund. Und man soll ihn nicht zu früh trösten. Aber schau nur. Und da veränderte sich die Stimme des Vaters. Sie wurde wattig, warm wie die Wolken, die sich über die Berge legten. Sie hörte nicht mehr das Gebrummen der Flugzeuge. Sterne traten aus seinen Worten hervor. Jedes Mal, wenn er schwieg, fiel so ein Stern in sie herab. Namen von Menschen, von barmherzigen Menschen, die nicht schlafen können, wenn es der Frau, dem Kind, dem Freund, dem Nachbarn nicht gut geht. Und Namen von wirklich klugen Menschen. Die sind so klug, dass man sie zum Morden, zum Auffressen der anderen nicht mehr gebrauchen kann, weil sie die Schweinerei mit ihrer Klugheit ein für allemal durchschaut haben. Du weißt, die gewisse Schweinerei, die heute noch allgemein üblich ist, nämlich alles, was einem vor die Schnauze kommt, wegzubeißen, herunterzuschlingen, hinter sich zu lassen, als Blut und Kot. So lautet der Auftrag in ehrlicher Schweinesprache, die aber nicht fein ist, weswegen man die Sprache des Krieges darüber breitete. Glotzige Wörter. Denk an Onkel Willi, was der dir vom Krieg erzählt hat. Felicitas hatte ein unangenehmes Gefühl, als Onkel Willis Name fiel. Aber mehr so ein graues, unbestimmtes Gefühl. Sie hatte, seit er fort war, nur noch an ihn gedacht, wenn sie den Kindern von ihm erzählte. Die hungrigen Plagen fragten nach ihm, weil sie wirklich glaubten, er käme eines Tages mit dem Kochschiff an. Aber sie wusste wohl, dass sie nur Geschichten erzählte, Lügengeschichten. Sie blieb stehen. »Sag, Vati, kommt Onkel Willi nicht mehr zurück?« Auch der Vater blieb stehen. Hörst du? Das kreischt und quietscht wie bei einer Straßenbahn in der Kurve. Die fliegen sicher nach Neapel, sehr niedrig. Nein, er kommt nicht zurück. Weil jetzt die Deutschen in Neapel sitzen, werfen die Alliierten Bomben auf die Neapolitaner. Wenn die Deutschen fort sind und die Alliierten in Neapel sitzen, kommen die Deutschen und werfen ihre Bomben auf die Neapolitaner. Da fragt man sich, gibt es in der Welt etwas, das blöder und abgeschmackter ist als... Sie schrak zusammen. Das war sicher eine Eule. Mit den Bomben, die heute von den Alliierten und morgen von den Deutschen auf Neapel abgeworfen werden, entscheidet man doch keinen Krieg. Warum bombt man also so vor sich hin? Hörer Blödsinn, das Ganze! Hast du gesehen? Eine Eule. Ach ja, sagte Vater und seufzte. Und auch sie seufzte, um ihm zu zeigen, dass es ihr genauso zumute war wie ihm. Sie spürte im Kopf ein richtiges Durcheinander, aber sie hörte ihm zu. Immer wieder stieg es in ihr auf, dass nur die Menschen und die Schweine. Und sie sah die Pfanne des Pietro und die Armbanduhr. Und da gab es Bomben. Die Flugzeuge quietschten auf den Schienen des Himmels. Und es hieß nicht Alliierten, sondern Alliierten. Und hoffentlich war der Totengräber noch auf. Diese Männer, die einfach vor sich hin bombten. Und was hieß das? Einen Militärquerstecken haben im Kopf? Nein, aber wo denn? Was heißt Querstecken? Aber Vater griff bereits an das Eisengitter von Costanzos Gartentor. Sie traten ein, das Gitter quietschte. Es bellte aus dem Dunkel. Felicitas beruhigte den Vater, der Hund sei stets angebunden. Aber der Vater verwünschte den Köter und sagte, er habe gar kein Bedürfnis, alle paar Tage jemanden von Bauch treten zu müssen. Felicitas hatte noch nie, wenn es dunkel war, in diesem Höfchen gestanden. Über den Türen, die unmittelbar in die Zimmer führten, sprang ein Gewölbe mit einem Pfeiler und zwei Bögen vor. Sie hatte diese Bögen oft gesehen. Jetzt in der Dunkelheit wirkten sie wie zwei Augenhöhlen, wie ein Totenkopf, von dem die Zähne weg sind. Costanzo hatte ihr und Urbs einmal einen solchen Totenkopf gezeigt. In diesem Augenblick ging der rechten Augenhöhle ein Licht an, ein gelber, senkrechter Strich, ein scharf umgrenzter Spalt. Das sah nicht schön aus, vor allem als der Lichtsplitter nun verging und gleich wieder da war. Es kam jemand. Es hatte ausgesehen, als hätte der Totenkopf sie angeblinzelt. Der Hund bellte nicht mehr, nur seine Kette rasselte. Felicitas sagte schnell, »Die Filuccia, wir gehen nicht hinein, gell?« »Was hast du?« »Ach, nichts. Da über den Bögen. Da ist eine Terrasse, aber die Kinder dürfen nie darauf spielen. Die gehört zur Wohnung eines Neapolitaners, der aber nie kommt. Ich glaube, er ist gestorben. Sein Sohn ist gefallen und die ganze Wohnung steht immer oben leer, auch die Terrasse immer leer.« Felicitas sprach eifrig in die Dunkelheit gegen die glimmernde Stirn des Totenkopfes, gegen die Ratte Filuccia, die im Nachthemd eine Decke übergeworfen, herbeigewatschelt kam, lachend, pfeifend. Doch sie pfiff, wenn sie so schnell Atem holte. »Sieh einer an, der Herr Professor, warum Sie nicht hereinkämen? Richtig, die Büchse, aber es sei niemand zu Hause. Sie wisse nicht, wo Marco sie hingestellt habe. Und mit der Kerze suchen, wo denn die Männer steckten. Costanzo sei doch kein Kartenspieler und die Söhne auch nicht.« Doch gerade als sie zum Gittertor hinaus wollten, da Tritte, Keuchen. »Was ist das? Was kriecht da die Stufen hinan?« Auf dem Treppenweg Schattenklötze, steife Schattenrechtecke, darunter Beine, Kisten mit Beinen. Zwei Kisten hintereinander und dazwischen Filuccias Stimme. Was für ein dreckiges Unglück, dieser Krieg. Ist das nicht wahr? Aber das waren jetzt die Letzten. Die schwerste Arbeit ist getan, wenn Costanzo nur nicht so viel getrunken hat. Ich kann ja nicht immer dabei sein. Hat er zu viel zu tun, kriegt er über was und dann säuft er. Dass man Angst hat, er könnte ins Grab fallen. Ja, das ist, wenn Sie gestatten, auch schon passiert. Da lag er dann unten im Grab und schlief. Was hab ich schon mit diesem Schwein ausgestanden? Nur wenn niemand stirbt, ist er vernünftig. Dann hat er, Sie verstehen, Herr Professor, kein Geld. Sie gingen den Treppenweg hinauf. »Das hat sich gut getroffen«, sagte der Vater. »Wir gehen jetzt mit auf den Friedhof, damit jemand an ihrem Grabe steht. Diese vier Männer haben ja Angehörige, nicht wahr? Keiner von denen in Deutschland weiß, was mit ihnen ist. Mit dem Mann, dem Sohn, dem Bruder, dem Freund. Gehst du mit, Fitzi? Ja, sagte sie sofort. Vaters Stimme riss sie in die Höhe. In dieser Nacht wirst du ein paar Jahre älter, Fitzi. Du hast noch nie eine Beerdigung gesehen. Aber damit du keinen Schrecken bekommst, als wir Madeleines toten Leib dort unter der Karube beigesetzt haben, das ging anders zu. Er hielt ihre Hand und sprach vor sich hin übers Begraben, unterbrach sich mehrmals. Vorsicht, da fehlt eine Stufe. Oder gib Acht, eine Wurzel. Und weiter ging sein Gemurmel. Die Verstorbenen, es gebe keine Toten. Die hätten es gut. Die schauten, während man ihre zurückgelassenen Reste auf eine mehr oder minder komische Weise beseitigte, von oben zu. In ihren Augen das Licht der Sterne. Komisch, sie blickte zu den zwei Kisten hin. Die Träger konnte sie nicht sehen. Die Kisten zuckten unaufhörlich ein wenig auf und ab und schwebten durch die Luft dahin, am Meer vorüber, das in der Tiefe matt schimmerte. Komisch, wiederholte sie, das ist doch etwas zum Lachen. Oder zum Lächeln. Und gleich, sie konnte kaum noch folgen, sprach er wieder vom Tod. Was das wirklich sei, der Tod, das wisse kein Mensch. Da schau, der große schwarze Baum da, das ist jetzt für mich der Tod. Aber in den ersten Tagen und Wochen, da kam es mir so vor, als ob noch nie Eltern ein Kind hätten begraben müssen. Und Mutter denkt heute noch so. Aber der Mensch, der gestorben ist, der denkt über den Tod ganz anders. Felicitas fühlte sich vom Arm des Vaters, der ihre Schultern umschlang, wie getragen. Die Wurzeln, die quer über den Pfad schlängelten, die Löcher im Weg, die Steine. Sie hatte Acht auf alles, und doch ließ sie sich keine Silbe entgehen von dem, was der Vater ihr endlich über die Welt sagte, wo Madeleine weilte. Da ging es ganz anders zu als im Affengrab, wo man sich als Äffchen hinlegte, auf dem Blatt fiepste und dann einschlief und von der Stimme der Schwester aufgeweckt wurde. Äffchen, Äffchen, es ist Zeit. Und man stand auf und war ein richtiger Mensch. Sie fühlte den Arm des Vaters nicht nur um die eigene Schulter geschlungen. Sie wusste nun, auch um Madeleines Schultern lag ein solcher, noch viel größerer, ein unendlicher Arm. Und alle Verstorbenen lebten in diesem Arm. Keiner von ihnen, so vernahm sie jetzt, musste in irgendeine Zisterne steigen, nachts aus dem Traum auffahren, im Zimmer umhertappen, in der Dunkelheit dasitzen oder jemanden, der ihn über den Balkon des Himmels auf die Erde hinunterschmeißen will, vor den Bauch treten. Warum will ihn denn jemand runterschmeißen? Aber Fitzi, ich sagte doch, es will ihn ja keiner herunterschmeißen. Und man könnte den jemand ja auch gar nicht treten, weil sie da drüben keine Bäuche, überhaupt keine Leiber mehr haben. Sie sprach sehr eifrig. Das möchte ich nicht behaupten. Der Vater blieb stehen. Sie standen an dem Wegmäuerchen und blickten auf die Karube hinab. Denk daran, was ich dir von dem Schmetterling erzählte. Die Seele, die sich diesen sterblichen Körper macht, der noch wie ein Raub umherkriecht und frisst und wächst und weiter frisst, wenn sie sich dann verpuppt und schließlich die Hüllen abstreift, da ist wieder ein neuer Leib. Aber hei, den fängt keiner mehr. Der fliegt ewig von Blüte zu Blüte, von Kelch zu Kelch, und es ist immer dieselbe Blüte, derselbe Kelch, und es ist immer derselbe Augenblick, dieselbe Sonne. Felicitas sah den Schmetterling fliegen von Blüte zu Blüte. Dass die Blüte immer dieselbe sein sollte, das mochte wohl stimmen. Vater musste es ja wissen. Aber ob das nicht doch langweilig war? Da stellte sie ihre Frage, die ihr selber ein wenig frech vorkam. Doch der Vater fragte nur zurück, »Und die Sonne? Ist sie dir je langweilig vorgekommen?« Bums, er hatte doch fast immer recht. Die Sonne, ja. Aber da die schwarze Harfe, die Stäbe vom Gittertor des Friedhofs. Sie wollte die Hälfte der Harfe schon zurückdrücken, doch der Vater sagte, »Nicht, wir bleiben hier stehen. Man muss nicht alles aus der Nähe sehen.« Stefan Andres las aus seinem Roman Taubenturm. Sie hörten eine Aufnahme vom 14. Juni 1966. So viel für heute Abend in der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.